Gabelbissen. So kocht Österreich. Servus und herzlich willkommen zur Folge 76 des Gabelbissen Podcasts. Die letzten Folgen waren ja durchaus etwas salziger oder deftiger. Und da habe ich mir gedacht, jetzt ist es wirklich mal dringendst an der Zeit, dass ich euch auf der einen Seite was Vegetarisches wieder mal bringe und auf der anderen Seite auch etwas Süßes. Und da habe ich mich mal für einen Klassiker entschieden, den man in Österreich gerne zum Frühstück isst, gerne auch zur Vormittagsjause isst oder zum Kaffee am Nachmittag isst, den man aber auch gerne zum Mittag isst, weil man ihn in ein Gericht verarbeitet. Ja, einfach als Süßspeise, die man immer essen kann. Die Rede ist vom Kipferl oder wie man es eigentlich heutzutage eher nennt, dem Kipferl. Das Kipferl ist eigentlich ein ganz ein altes Gebäck. Im 19. Jahrhundert, zu Zeiten der Monarchie, war das mehr oder weniger der Inbegriff des Gebäcks, das man im Kaffeehaus in Wien bekommen hat. Also da war nicht jetzt so die große Auswahl, wie man es heute in den Kaffeehäusern kennt. Da hat man einfach zu seinem Kaffee Kipferl gegessen. Von der Form her kann man sich das so vorstellen, es ist länglich und gebogen gleichzeitig. Erinnert ein bisschen an einen Halbmond. Und genau die Form ist es eigentlich auch, die dafür zuständig ist, dass es hier diverse Theorien und Mythen zur Entstehung des Kipferls gibt. Das Kipferl an sich, also die Form, die wir da kennen, gilt übrigens auch als die älteste, die Bäcker ihren Kreationen je gegeben haben. Also wenn Bäcker ganz früher spezielle Formen gegeben haben, war das auch etwas Vergleichbares, so wie das heutzutage bekannte Kipferl. Ja, und unser Kipferl war auch noch ein Vorbild oder, wie soll man sagen, der Pate für eine andere ganz berühmte europäische Bäckerei, nämlich dem Croissant. Wir wissen jetzt, Croissant sieht er dem Kipferl oder, glaube ich, in Deutschland nennt man auch das Hörnchen, sieht dem ja ziemlich ähnlich. Wesentlicher Unterschied ist aber der Teig. Das Croissant setzt auf Blätterteig, das Wiener Kipferl setzt im Gegensatz dazu auf Mürb, Plunder und Brioche. Ist übrigens heute noch ein wesentlicher Bestandteil des klassischen Wiener Frühstücks. Also wenn Wien oder Österreich irgendwo ein klassisches Wiener Frühstück oder ein erweitertes Wiener Frühstück bestellt, gibt es in der Regel eigentlich immer ein Kipferl dazu. Wie bereits vorhin erwähnt, das Kipferl wird gern so klar gegessen, ganz normal, ohne irgendwas, mit Butter, mit Marmelade dazu, aber man verwendet es auch gerne zum Kochen. Und zwar ein paar Beispiele dafür wären zum Beispiel der Scheiterhaufen, ein Kipferlschmarrn, ein Kipferlkoch, ja, und gibt dann noch ein paar andere Sachen, wo man das Kipferl als Basis verwendet. Bevor wir uns ein bisschen näher mit der Geschichte des Gerichts beschäftigen, haben wir gedacht, schauen wir uns vielleicht mal ganz kurz die drei Teigvarianten an, wie das österreichische, das Wiener Kipferl gemacht wird. Bereits vorher erwähnt, es gibt drei Varianten, die sind im Endeffekt, haben die alles eins gemeinsam, das ist ein Germteig. Da hätten wir zunächst einmal den Mürbteig. Die Variante, die wir hier beim Kipferl verwenden, darf man bitte nicht mit dem verwechseln, was man auch als Linzerteig kennt, zum Beispiel den man bei Keksen oder bei der Linzertorte verwendet. Nämlich diese Art von Mürbteig. Es hat mit dem an sich nicht viel zu tun. Dieser Mürbteig hier ist ja ein süßlicher Germteig, würde ich sagen. Im Gegensatz zum Brioche ist er um einiges grobporiger, also es geht nicht so fein auf wie der Brioche. Und ein Mürbteigkipferl oder auch Mürbeskipferl genannt, hat im Gegensatz zum Brioche keine Bestreuung. Und diese Variante ist übrigens auch quasi die Urform, die man so in Österreich kennt. Der zweite Teig wäre ein Plunderteig, das, wie wir wissen, auch ein Germteig ist. Ich möchte auf den jetzt nicht im Detail eingehen, denn den Plunderteig habe ich bereits im Gabelbissen Nummer 46 genauer behandelt, wo ich euch etwas über die Topfencollage erzählt habe. Also wenn ihr wissen wollt, wie genau der Plunder entsteht, was es ist, hört euch in die Folge 46 rein. Ich verlinke sie auch noch im Beitrag zur aktuellen Sendung. Was zu der Variante noch zu sagen ist, die bekommt man ehrlich gesagt ziemlich selten bei uns. Also wenn es was so Plundermäßiges ist, geht es eher in die Croissant-Richtung. Da wird dann einfach Blätterteig verwendet. Das Kipferl aus Blunder, ich hätte es ehrlich gesagt noch nie beim Bäcker gesehen. Vielleicht war ich auch noch nicht bei den richtigen Bäckern, möglicherweise. Was man aber eigentlich immer findet, ist das Brioche. Der Brioche ist, wie der Name vermuten lässt, die Basis der Brioche-Teig und dieser stammt aus Frankreich. Im Gegensatz zum Mürbteig ist er sehr viel feiner, aber auch fettreich, also ein ziemlich kalorienbewusster Germteig. Ja, und Brioche, der wird übrigens auch gerne mit Marie Antoinette in Verbindung gebracht, denn es geht so das Gerücht herum, als Marie Antoinette gehört haben soll, dass die Bauern sich kein Brot leisten können, ja, da soll sie gesagt haben, ja, dann sollen sie doch einfach Kuchen anstelle des Brots essen. Das Ganze ist aber nur ein reiner Mythos. Und zwar geht das eigentlich auf einen Jean-Jacques Rousseau zurück, der in der Autobiografie Confession, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, ich bin ja nicht unbedingt gerade der Fachmann, was französische Sprache betrifft, und der eben Jean-Jacques hat in dieser Autobiografie einer großen Prinzessin diesen Satz zugedichtet. Da Marie Antoinette eine bekannte und große Prinzessin in Frankreich war, hat man ihr dann mehr oder weniger diesen Satz in die Wiege gelegt. Aber wie wir ja wissen, ursprünglich hat sie es nicht gesagt. Ja, kommen wir lieber mal zu unserem Brioche zurück. Der österreichische Teig unterscheidet sich vom französischen durchaus stärker. Unser Brioche, würde ich sagen, kann man ja mit dem Teig vergleichen, den wir bei Buchteln haben. Es ist nicht eins zu eins der gleiche Teig, aber geht von der Struktur, von der Feine in die Richtung, wie wir es von den Buchteln erkennen. Generell wird das Kipferl in Österreich eigentlich nur Brioche genannt. Also wenn ich jetzt zum Bäcker gehe und sage, ich hätte bitte gerne Brioche, dann weiß er sofort, was ich haben will. Da bekomme ich eben das besagte Kipferl. Was für diese Variante übrigens ganz, ganz typisch ist, die wird mit Hagelzucker bestreut. Und von den drei Varianten würde ich sagen, ist das die feinste Variante, die man bekommt, weil A, der Teig wunderbar fein ist und B, wir den Hagelzucker oben haben. Ja, und jetzt würde ich mal sagen, schauen wir uns mal an, wo kommt denn das Kipferl her? Und ich muss sagen, das ist ein besonders spannender Bereich von dem Kipferl, weil da gibt's ja die verschiedensten Legenden, muss man sagen, die sich mit dem Thema beschäftigen. In einigen Büchern oder auch im Internet findet man immer wieder, dass das Kipferl einem Wiener Bäcker, nämlich dem Peter Wendler, angedichtet wird, dass der das erfunden haben soll. Und zwar, so sagt man, soll er es im Jahre 1683 erfunden haben. Und zwar war das die Zeit der zweiten Wiener Türkenbelagerung. Und da war es, weil Wien belagert wurde, zum Beispiel war am Stephansdom oben nicht ein Kreuz montiert, sondern, wenn die Türken da waren, natürlich das Symbol der islamischen Religion, der Halbmond. Ja, und angeregt eben durch dieses Symbol hat sich der Bäcker gedacht, so sagt man, könnte ich doch auch ein Süßgebäck in der Form backen. Nur die Theorie, man klingt doch recht gut und plausibel, die hat nur ein großes Problem. Der Bäcker, der Peter Wendler, ist bereits im Jahr 1680 verstorben. Entweder man glaubt an Wiedergeburt, gut, dann wäre er erst 3 Jahre alt gewesen. Ja, das passt einfach nicht so ganz zusammen. Die Türkenbelagerung übrigens ist immer ein Thema beim Kipferl. Und zwar auch bei der zweiten Theorie geht es wieder auf die Türkenbelagerung zurück. Und zwar, wie ihr wisst, ist Bäcker sein ein Beruf, wo man sehr, sehr zeitig aufstehen muss. Weil immerhin will das Volk oder will man ja als Kunde in der Früh schon, wenn man zum Beispiel um 6 Uhr in die Arbeit und ins Büro geht, vielleicht ein Frühstücksgebäck oder was mitnehmen. Dementsprechend früh müssen die Bäcker aufstehen. Das war natürlich auch damals so. Und die Bäcker sind in der Früh zur Arbeit gegangen und während sie so gearbeitet haben im Inneren der Stadtmauern von Wien, ist ihnen ein eigenwilliges Geräusch aufgefallen. Es war so ein kratzendes Geräusch. Es ist ihnen ziemlich komisch vorgekommen und angeblich haben sie dabei festgestellt, dass das Geräusch von unten kommt und dass die Türken versucht haben, sich quasi unter der Wiener Stadtmauer durchzugraben und so in die Stadt einzudringen. Ja, und weil man dadurch, durch die aufmerksamen Bäcker, mehr oder weniger den Angriff auf die Stadt verhindern konnte und man mehr oder weniger einen Sieg errungen hat, hat man das Kipferl als Symbol des Sieges erfunden, gebacken, je nachdem, wie man es nennen will. Durchaus auch eine, finde ich, nette Geschichte, aber es gibt noch eine, die mit der Türkenbelagerung zusammenhängt. Und zwar soll es zu der Zeit einen Mönch in Wien gegeben haben, einen gewissen Johann Ulrich Megele. Die Literatur kennt ihn aber eher unter dem Namen Abraham a Sancta Clara. Ja, und dieser Mönch hat in Wien viele Predigen gehalten, aber auch einige Reden, die, wie soll man sagen, politisch kritisch Natur waren. Ja, und er hat in seinen Erzählungen, seinen Reden, soll er mal gesagt haben, viel lange, kurze, krumpe und gerade Kipfel. Und aufgrund dieser Rede hatte dann ein Bäcker angeblich die Idee, ein Gebäck in dieser Form zu machen. Da war er so inspiriert von dieser ergreifenden Rede und den Worten, die eben dieser Mönch da von sich gegeben hat. Angeblich war aber der Mönch ja nicht wirklich in der Richtung angehaucht und hat eigentlich nichts was Kulinarisches gemeint. Der Koch war da irgendwie falsch inspiriert, sondern wollte damit irgendwie auf Adelige anspielen, die ja nicht so waren, wie er sich das vorgestellt hat. Man, diese Theorie, muss ich ehrlich sagen, ist die, die mir persönlich am wenigsten gefällt. Die zweite, die ich genannt habe, die mit dem Tunnelgraben, finde ich, die wäre noch am plausibelsten. Aber keine der drei dürfte stimmen, denn neueste Erkenntnisse, das klingt bei so historischen Sachen, finde ich immer so ganz toll, so wie man hat ein ganz neues Mittel gegen Krankheit XYZ gefunden. Ja, naja, klingt dramatisch, also es ist auf jeden Fall die neuesten Forschungsergebnisse, die Nachforschungen, nennen wie wir es wollen, zeigen, dass es das Kipferl schon vor dem 17. Jahrhundert gegeben haben dürfte. Zwar geht man auf Folgendes zurück. Das Kipferl, die Form dieses Gebäcks, zählt zu den sogenannten Gebildebroten. Darunter versteht man Gebäck mit religiös-symbolischer Bedeutung. Und die müssen auch noch zusätzlich in Handarbeit gefertigt werden. Ja, und wenn es religiös angehaucht ist, dann gab es dieses Gebäck primär an Festtagen. So geht man davon aus, dass es ein ziemlich altes Klostergebäck ist. Es gibt noch eine Theorie, die besagt, dass es noch weiter zurückgeht. Denn, ich habe euch ja gesagt, es ist ein Gebildebrot, das mit Religion was zu tun hat. Und es gab ja den Dionysos. Dionysos ist euch sicherlich ein Begriff, war ja ein Gott der römischen oder griechischen Mythologie, nagelt mich nicht an die Wand, ich glaube, das war griechische Mythologie. Und der hatte als Symbol ein Horn. Und eben dieses Horn, Gehörn, soll das Kipferl symbolisieren, das man eben seinerzeit dann als Opfergabe ihm dargebracht hat. Ja, das ist eine Theorie, aber man vermutet eher, dass es wirklich auf die Klöster zurückgeht. Und zwar, dass es da so eine Art Ostergebäck war. Und das geht aber doch dann schon auf ca. 1000 nach Christus hin, also doch schon ziemlich alt. Da dürfte das in den Klöstern gebacken worden sein. So vermutet man heutzutage, wenn man alte Schriften so interpretiert. Die erste Erwähnung in Kombination mit der österreichischen Monarchie gab es dann erst einige Zeit später. Und zwar wird das auf circa das 13. Jahrhundert datiert. Und da haben angeblich die Wiener Bäcker, so wie es in der Überlieferung steht, dem Babenberger Herzog Leopold beim Einzug in Wien, das war zu Weihnachten, ein Trachtkipfen überreicht, das eben eine der Urformen des heutigen Kipfels sein soll. Konkret kennt man es aber dann erst wirklich ab dem 17. Jahrhundert. Da findet man es in einigen kaiserlichen Schriften. Und da gab es, wie auch bei anderen Gebäckvarianten, ein kaiserliches Privileg für die Bäcker. Und zwar, wenn man das besessen hatte, dann durfte man eben diese, wie man es damals nannte, Kipfen backen. Das Ganze kennen wir bereits schon. Und zwar habe ich euch das damals in der Semmelfolge erklärt. Auch das war ein kaiserliches Privileg. Ich habe vorhin kurz die Marie Antoinette erwähnt. Marie Antoinette war ja die Tochter der österreichischen Kaiserin Maria Theresia. Und Marie Antoinette wird immer auch in Verbindung mit dem Croissant gebracht, denn sie soll es gewesen sein, die das Ganze nach Frankreich gebracht hat. Und zwar nach der Heirat mit Ludwig dem 16. hat sie das gemeine Anführungszeichen Kipferl als Croissant de Lune bezeichnet. Und das bedeutet übersetzt nichts anderes als der zunehmende Mond. Die französischen Bäcker haben das dann angenommen, diese Form, und haben es dann mit ihren Teigvarianten eben zum heutigen Croissant gemacht. So sagt man. Kann ich mir durchaus vorstellen, denn Österreich hatte ja auch bei einer anderen Speise noch Einfluss auf die französische Kochkultur, und zwar beim Baguette. Wenn ich mir noch einen ganz kurzen Exkurs dazu erlauben darf. Und zwar gab es dann, ich weiß nicht genau unter welchen Herrscher in Frankreich das war, einen Erlass, dass die Bäcker keinen Sauerteig mehr verwenden dürfen, weil das zu lang dauert, etc. etc. Na, jetzt standen die französischen Bäcker vor einem großen Problem. Und so hat man nach Hilfe gesucht. Und da kamen dann die Österreicher ins Spiel, und die haben den Bäckern eben den Germteig den man bei Baguette verwendet, gezeigt und auch, wie schnell das geht und dass man es eben mit der typischen Form relativ rasch backen kann und somit der Bäcker später beginnen kann und somit dem Gesetz Genüge tut. Das stimmt übrigens wirklich, die Sache, weil das kann man auch in einigen Büchern nachlesen, also das Baguette geht auf Österreicher zurück. Beim Croissant könnte ich mir es wirklich vorstellen. Ja, und jetzt habe ich ja oft das Wort Kipferl erwähnt, und wie ihr wisst, es geht alles irgendwie auf alte Sprachen zurück. Nur beim Kipferl ist es ehrlich gesagt nicht so wirklich eindeutig. Da gibt es mehrere Ansätze, woher denn dieses Wort kommen könnte. Wir wissen ja, Deutsch geht ja unter anderem auf Latein zurück, und da gibt es das Wort Kippus. Das ist gleichgesetzt dem althochdeutschen Kipfer. Und diese beiden Wörter bedeuten im Endeffekt nichts anderes als Pfahl. Auch im Mittelhochdeutschen kennt man ein ähnliches Wort, das wäre das Kipfe. Und das bedeutet die, oder beschreibt die Stangen oder Sprossen, die man bei so einem Leiterwagel haben. Und Sie wisst, Leiterwagel geht auf der Seite auseinander und hat einzelne Sprossen, und die hat man im Mittelhochdeutschen im Kipfe genannt. Somit vermutet man, dass eben die längliche Form vom Pfahl und diesen Stangerl aufs Kipferl zurückgehen, weil die ja am Anfang vielleicht nicht so stark gebogen waren. Aber man ist sich wirklich nicht hundertprozentig sicher, ob es auf das zurückgeht, weil es einfach relativ schwer in dem Fall zu sagen ist. Was man aber definitiv sagen kann, das ist im 13. Jahrhundert so im süddeutschen Raum, also sprich im österreichischen und im Süden von Deutschland oder auch in Teilen der Schweiz, einfach wo Deutsch gesprochen wurde, das Wort Kipf gegeben hat. Kipf war aber damals nicht das, was wir jetzt unter dem Namen Kipferl kennen, sondern das war so eine Art, wie soll man sagen, heidnisches Brot, also ein Brot, das die Heiden gebacken haben, und damit ihre Naturgötter zu ehren etc. Man vermutet, dass das auch der Ursprung gewesen sein könnte, dass man einfach davon dann das Kipferl abgeleitet hat. Ja, aber auch so wirklich definitiv kann man es hier auch nicht so wirklich sagen. Also es ist wirklich schwer, wie man sieht. Aber was wirklich 100% sicher ist, und das ist wirklich 100% sicher, ganz früher hat man das Gebäck nicht Kipferl genannt, sondern, wie ich es bereits zu Beginn gesagt habe, Kipfell. Das war das Kipfell. Wird heutzutage nicht mehr verwendet. Heute wird es primär Kipferl genannt. Und übrigens, das ist nicht mit dem Kipferl zu verwechseln. Was meine ich denn jetzt? Und zwar das Vanillekipferl. Ihr kennt diese kleinen Tee- oder Weihnachtsgebäcke. Das Ganze beim Vanillekipferl geht eben auf die österreichische Art zurück, Sachen, die kleiner sind, zu verniedlichen, indem dass man hinten ein L dranhängt. kleine Semmel wäre ein Semmel etc. Ihr wisst, auf was ich hinaus will. So, und bevor wir zum Rezept kommen, gibt es noch einen kleinen Theorie-Part, und zwar das Brauchtum. Denn dieses wunderbare Gebäck ist auch tief im österreichischen Brauchtum verankert. Verankert passt nämlich gleich super zum ersten, habe ich gleich eine tolle Rutsche gelegt. Und zwar geht es Kipferl auch auf das Brauchtum und den Aberglauben der damaligen Donauschiffer zurück. Und zwar, so hat man damals gedacht, und da war man der Meinung, wenn man eben dieses Gebäck in die Donau wirft, bevor man zu schwierigen Stromschnellen kommt, passiert man die ohne weiteres dem Schiff und der Besatzung und der Ladung passiert nichts. Sprich, es war ein Glücksbringer. In meiner Heimat im Waldviertel, vor allem in der Region, wo ich dann herkomme, also in der Stadt, wo ich herkomme, kennt man das Kipferl auch als Marktkipferl. Und zwar hat man, also die Stadt besitzt das Marktrecht, das heißt, man darf Märkte abhalten und eben zu Ehren dieser Märkte gibt es an diesen Markttagen, gibt es heute noch, nicht meiner Kindheit, doch weitaus früher und heute noch, gibt es eben diese Marktkipferl. Das sind im Endeffekt Mürbekipferl, die man mit Rosinen und anderen Sachen verfeinert hat. Und die gibt es eben nur an diesen Markttagen. Ja, dann zählt dieses Gebäck übrigens auch als Glücksgebäck zu Ostern. Und zwar, das hatten wir ja schon bei einigen anderen Sachen. Da hat man früher Geldstücke eingebacken, also Geldstücke in das Kipferl gesteckt, gebacken. Und derjenige oder diejenige, die das besagte Stück erwischt haben, ja, denen hat man dann Glück nachgesagt, die sollen dann im nächsten Jahr oder nach Ostern besonders viel Glück haben. In Oberösterreich, also in Teilen von Oberösterreich, kennt man das sogenannte Godenkipferl. Das Godenkipferl ist ein, finde ich, ganz netter Brauch. Und zwar schenkt das der Pate dem Täufling oder dem Firmling. Und das ist auch eine Art Glücksbringer. Man darf sich jetzt nicht vorstellen, dass es irgendein 0815-Kipferl wäre. Nein, nein, das ist ein riesiges Kipferl, also ein überdimensional großes. Und das schenkt man eben seinen Patenkindern. Ja, und in manchen Regionen von Österreich zählt es auch noch als Glücksbringer bei Hochzeiten. Ja, jetzt habe ich aber wirklich genug Theorie erzählt und würde sagen, fangen wir mal an, was mit Kipferl zu kochen. Ich habe etwas hin und her überlegt, ob ich euch ein Rezept für Kipferl geben soll oder ob wir vielleicht mit dieser wunderbaren Süßspeise gleich ein Hauptgericht machen sollen. Ich habe mich für Letzteres entschieden und möchte euch ein Rezept für Kipferlkoch vorstellen. Für 4 Portionen benötigen wir 10 Mürbe Kipferl, 80 Gramm Staubzucker, 60 Gramm Rosinen, 30 Gramm Semmelbrösel, 125 Gramm Butter, 1/4 Liter Milch, 3 Eier, Größe M würde ich hier empfehlen, zusätzlich noch 2 Dotter. Und da, bevor ich weitergehe, wenn ihr die Eier trennt und das Eiklar nicht gleich benötigt, das könnt ihr wunderbar einfrieren, das hält wirklich super lange im Gefrierschrank. Und wenn ihr dann genügend Eiklar gesammelt habt, könnt ihr zum Beispiel einen relativ einfachen und schönen Eiklarkuchen draus machen. Ein Rezept dafür findet ihr bei mir im Blog unter gabelbissen.at. Ich werde es auch im Beitrag zur aktuellen Folge verlinken. So, nun aber zurück zum Kipferlkoch. Weiters benötigen wir noch etwas Zitronenabrieb, ich würde sagen circa eine halbe Zitrone und eine Prise Salz. Ja, im ersten Schritt nehmen wir unsere Kipferl und schneiden die in dünne Scheiben. Damit das Ganze leichter geht, würde ich euch empfehlen, kauft die Kipferl bereits am Vortag, damit die nicht allzu frisch sind, damit die schon leicht angetrocknet sind, weil dann kann man die viel, viel schöner in Scheiben schneiden. Wenn sie zu frisch sind, drücken die zu sehr zusammen und dann sind die Scheiben ja auch nicht mehr so ansehnlich. Wenn wir das gemacht haben, nehmen wir die Milch, geben etwas Salz dazu und 2 Eier und das Ganze wird dann schön versprudelt. Ja, und dann geben wir die Kipferlscheiben in eine Schüssel hinein und leeren eben dieses Milch-Eier-Gemisch drüber, mischen es einmal kurz durch und lassen es mal ziehen. Die kurze Wartezeit können wir natürlich nutzen, um weiterzumachen. Und zwar nehmen wir die Butter, geben den Staubzucker dazu und etwas vom Zitronenabrieb, so ich würde sagen, circa 1/3 davon. und rühren das Ganze gemeinsam schön schaumig. Also am besten, ihr nehmt einen Handmixer, mit dem geht's am einfachsten. Natürlich kann man es auch per Hand machen, aber wie gesagt, mit einem Elektrohandmixer geht es wesentlich einfacher. Wenn das dann schön schaumig geschlagen ist, geben wir das restliche Ei und unsere zwei Dotter hinzu. Hier würde ich sagen, macht es nicht alles auf einmal reinkippen, sondern schön nacheinander. Zunächst das Ei reingeben, durchrühren, dann ein Dotter, weiterrühren und der nächste Dotter. Und bis eine schöne einheitliche Masse entsteht. Wenn wir das haben, nehmen wir eben diese Masse, die Semmelbrösel, die wir noch stehen haben, und geben das Ganze zu den eingeweichten Kipferl und vermengen das. Schön durchrühren, damit das schön verteilt wird. Da bitte achtet darauf, dass ihr die Kipferlscheiben noch die Form behalten, sprich, dass das Ganze nicht ein einheitlicher Klumpen wird, sondern dass wirklich die Scheiben schön bleiben. Jetzt können wir unseren Backofen auf 190 Grad Celsius Ober-Unterhitze aufheizen, alternativ 170 Grad Celsius Heißluft. Und während das so vor sich aufwärmt, nehmen wir eine Auflaufform, buttern die und geben etwas Semmelbrösel rein. Sprich, was man sonst mit Mehl macht, machen wir in dem Fall mit den Semmelbröseln, dass wirklich rundherum eine ganz dünne Schicht Semmelbrösel an der Butter haftet. Ja, wenn wir das haben, geben wir die Hälfte unserer Kipferlmasse hinein und dann kommen die Rosinen ins Spiel und die streuen wir einfach dann oben mal drauf und verteilen das schön auf der Masse. Wenn wir das haben, bedecken wir das Ganze mit der restlichen Masse. Und dann kann das Ganze auch schon, sofern der Backofen die gewünschte Temperatur erreicht hat, hineingeben. Dort drinnen bleibt es dann so für 40 bis, ich würde sagen, 45 Minuten drinnen. Länger würde ich es nicht machen. Am besten ihr schaut, wie viel Farbe der Oberteil schon genommen hat, also der Oberteil der Masse. Wenn es zu dunkel ist, könnt ihr es ruhig schon etwas früher rausgeben. Oder wenn es zu hell ist, dann lasst es einfach noch eine Spur länger drinnen. Kleiner Tipp am Rande, wenn ihr es generell dann noch länger backen wollt, gebt einfach über das ganze Aluminiumfolie drüber, dann wird es nicht so braun. Ja, wenn dann nachher das fertig gebacken ist, holen wir das Ganze raus, lassen es etwas abkühlen, ja, und dann können wir es schon mit Kompott oder auch Apfelmus servieren. Also ihr seht, eigentlich ein relativ einfaches Rezept. Ich persönlich finde es total gut und kann es euch wirklich nur empfehlen, das Ganze mal nachzumachen. Ja, generell kann ich jedem empfehlen, so einen Kipferl zu essen. Also ich persönlich liebe es ja, ein bisschen Butter drauf und so eine herrlich selbstgemachte Marillenmarmelade. Dazu einen schönen schwarzen Kaffee. Ja, da kann auch ein Frühstücksmuffel wie ich in die Versuchung kommen, ein Frühstück zu essen. Ja, und somit sind wir am Ende der heutigen Folge angelangt. Solltet ihr noch Fragen zum Kipferl haben oder zum Kipferlkoch, dann könnt ihr mich natürlich jederzeit gerne kontaktieren über die klassischen Wege oder auch über Audioboo. Da einfach was mit der Audioboo oder Audioboom, ich werde mir das nie merken, App aufnehmen und die Aufnahme mit Raute Gabelbissen oder Hash Gabelbissen beschlagworten. Ja, dann sage ich wie immer, vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch viel, viel Spaß beim Nachkochen. Bis zur nächsten Folge. Servus! Gabelbissen ist ein privater Podcast aus Österreich. Informationen zur aktuellen Sendung, Rezepte, kulinarische Beiträge und Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme findet ihr unter gabelbissen.at.